Eine hochrangige Delegation der DIVJK unter Leitung von Choi Ryong-hae, stellvertretendem Vorsitzenden des Komitees für Staatsangelegenheiten, reiste am 30. Juli mit einer Maschine von Pyongyang ab, um die 31. Olympischen Spiele in Rio de Janeiro, Brasilien, zu besuchen.